see. Ja, da sing ich ein Jodler, und der ist nur für die. Ja, da sing ich ein Jodler, und der ist nur für die. Dann frag ich mich wohl gleich, schickt sie mir heid a Bussal, was mich freit. Mein Dirndl, bist so ruhig, so still, was kann ich für die Ton? Ich sing dir gleich ein Jodler und den für die allein. Ich sing dir gleich ein Jodler und den für die allein. Radio Heimatmelodie. Die digitale Zukunft der Volksmusik hat begonnen.